Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Heute Nacht geht es um die Frage: Do you believe in magic? Glauben Sie an Magie und Übernatürliches? Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Vor 42 Jahren, im Sommer 1965, erschien die erste Single der New Yorker Band Lovin' Spoonful, Do You Believe in Magic? Gitarrist, Mundharmonikaspieler und Sänger John Sebastian schrieb den Song und er beginnt mit den Zeilen: Glaubst du an Zauber im Herzen eines jungen Mädchens, an Zauber in der Musik und in Freiheit, wenn sie beginnt? Um Zauberhaftes und Übernatürliches geht's also in der heutigen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Manchmal ist die besungene Magie ein Bild für wundervolle Menschen, Erlebnisse oder Gefühle. Manchmal werden Gespenster und unheimliche Erfahrungen geschildert. Und manchmal geht es um Glaube oder Unglauben. Hier sind Ernst Karl und Kaiser mit ihrer Ode an eine Hexe. Ich glaube an Wunder, Hexerei und Magie. Ich kannte weder Geisterspuk noch Parapsychologie. Doch dann erschien mir sie. Sie glitt aus meinem Traum. Der hatte wohl ein Leck. Sie blinzelte vor, wie verzaubert. Wo du bist, ist Voodoo. Mir wachsen plötzlich Flügel. Und was da sonst noch wächst, darüber wird kein Wort verloren. Was sie an mir verhext, ja, da fehlt mir der Text. In ihrer Hexenküche zaubert sie Menüs, auf die Desserts verzichte ich. Kein Nachtisch ist so süß wie sie so süß. Frag nicht nach meiner Ratio und nicht nach meinem IQ. Du hast mich völlig vertraut. Depris einzelhaft. Bin ich mutiert zum Glückspilz, dank deiner Zauberkraft. Du bist so zauberhaft. Die Inquisition ist tot. Heute sind wir tolerant. Doch damals hätten ganz gewiss sie dich, Eva, verbrannt. Als Hexe dich verbrannt. In deinem früheren Leben oder hast du bloß so viel Mist gelesen? Ich mach mir Sorgen um deinen Verstand. Dies könnte eine hübsche Wohnung sein. Du bestehst auf dem heidnischen Schrein und den Runenkreuzen an der Wand. Ute, vergiss das Jenseits, Ute, vergiss das Jenseits, denn du wirst bestimmt nicht wiedergeboren und wenn, dann höchstens als Tisch. Also Ute, vergiss das Jenseits, das ist besser für dich und mich. Und wenn es sie gäbe bei dir, würden sie einen Umweg nehmen. Denn du bist so dämlich, es tut wirklich weh. Oh ja, du glaubst jedem Vollidioten mit falschem Lächeln und Kontakt zu den Toten und gibst ihm dankbar all dein Geld. Ute, vergiss das Jenseits, Ute, vergiss das Jenseits, denn du wirst bestimmt nicht wiedergeboren, wenn du höchstens als Stein. Also Ute, vergiss das Jenseits, das wird das Beste sein. Du, alles hängt mit allem zusammen, doch du bist davon ausgenommen. Du hast keinen Zugang zum kosmischen Plan. Also pack all deine Bücher ein, stifte sie einem Waisenheim und such dir einen verständnisvollen Mann. Bitte, bitte, bitte, Ute, vergiss das Jenseits, Ute, vergiss das Jenseits, denn du wirst bestimmt nicht wiedergeboren, wenn man höchstens als Stein. Also Ute, vergiss das Jenseits, das wird das Beste. Ute, vergiss das Jenseits, Ute, vergiss das Jenseits, denn du wirst bestimmt nicht wiedergeboren und wenn, dann höchstens als Brett. Also Ute, vergiss das Jenseits, das wäre wirklich nett. Zwei Frauen standen im Mittelpunkt der Zeus-Songs, die gerade zu hören waren. Die erste trägt den Namen Eva. Sie schafft es, ein, wie es im Text heißt, Trauerkloß in Depri einzelhaft in einen Glückspilz zu verwandeln. Und der Skeptiker in Sachen Magie und Parapsychologie gibt folglich und glücklich der Vernunft den Laufpass. Hexe heißt das Lied, komponiert und getextet von Ernst Kahl. Die Empfindung, dass eine geliebte Person einen verzaubert, wird seit Jahrhunderten von Dichtern beschrieben. Innerhalb des Kanons deutschsprachiger Zauberlieder ist dieser Song von Ernst Kahl und Kaiser für mich einer der schönsten und witzigsten. Erschienen ist er auf der CD Täglich frisch von Ernst Kahl und Kaiser anno 2001 bei einem Buchverlag mit dem schönen Namen Kain und Aber. Der Vorname von Ernst Kahls Duopartner taucht im Bandnamen nicht auf, Hardy heißt er, Hardy Kaiser. Statt Liebe und Verzaubertsein empfindet der Held des Songs danach etwas ganz anderes. Hörbar gereizt und genervt von dem Esoterik-Trip einer Bekannten erteilt er ihr den Ratschlag, Ute vergisst das Jenseits. Die böse Abrechnung stammt von Bernd Begemanns Album Jetzt bist du in Talkshows, erschienen 2005. Der Herr-der-Ringe-Autor Tolkien hat einmal bezüglich der Rezeption von Märchen von Suspension of Disbelief gesprochen, vom Aufheben der Skepsis, vom Beiseitelegen des Nichtglaubens. ob die Musik, die in den nächsten knapp 9 Minuten zu hören sein wird, von Leuten gemacht wird, die an Geister glauben oder nicht, weiß ich nicht. Eine starke Ausstrahlung haben die Klänge allemal. Das erste Stück trägt den Titel Hobgoblins, zu Deutsch etwa Kobolde, Schreckgespenster, und danach gibt es ein Stück mit dem Titel Trapped in a Spell, was man in etwa so übersetzen könnte, gefangen in einem Zauberspruch. Aber zuerst kommen die Kobolde. Yeah. um Übernatürliches der unheimlichen Sorte ging es in den letzten Minuten im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Wie es Kommissar Zufall so wollte, vielmehr in der Juli-Ausgabe des britischen Musikmagazins Wire gleich zwei Besprechungen von CDs auf, die um dieses Thema kreisen. Seance at Hobbs Lane heißt Platte Nummer 1. Hobbs Lane ist eine Straße in London und ein Ort verstörender Erscheinungen von Geistern, die sich auch schon mal ohne förmliche Seance bemerkbar machen. Als Urheber dieser CD firmiert das Mount Vernon Arts Lab im Wesentlichen ein Projekt des Komponisten Drew Mulholland. Der spielt auf dieser Platte Gitarre, Theremin und einen alten VCS-3-Synthesizer. Die Platte ist eine Art Konzeptalbum über geheimnisvolle Orte in London und deren unheimliche Geheimnisse. Ursprünglich erschien die CD des Mount Vernon Arts Lab 2001. Gerade ist die Platte neu aufgelegt worden von einem neuen Label, das passenderweise Ghostbox heißt. Von dem Album Seance at Hobbs Lane war die Nummer Hobgoblins zu hören, in einem Remix des britischen Industrial-Duos Coil. Drew Mulholland hat inzwischen so etwas wie einen Forschungsauftrag an der Universität von Glasgow als Komponist bei der Geographieabteilung. Die zweite Elektroniknummer kam von dem kalifornischen Musiker John Wiese. Vermutlich spricht sich sein Nachname anders aus, aber wie das deutsche Wort Wiese amerikanisch ausgesprochen klingt, vermag ich leider nicht zu sagen. John Wiese hat mit jüngeren Krachforschern wie Wolf Eyes und Prurient zusammengearbeitet. Er verzichtet aber auf deren morbide Ästhetik. Das Cover von John Wieses neuen CD Softpunk ziert stattdessen eine Wand aus rosafarbenen Marshall-Verstärkern und Boxen. Mehrere Titel auf dieser CD von John Wiese spielen auf Spukhaftes und Fantastisches an. Die Nummer, die zu hören war, heißt Trapped in a Spell. Dieses Stück ist eines der wenigen ruhigeren Stücke auf der Platte. Die meisten anderen sind schnell wechselnde und vor allem unberechenbar wechselnde Klangfelder zwischen verhaltenem Brutzeln und Brodeln und infernalischem weißen Rauschen oder anderen Klangschocks. Für Menschen mit Hörsturzerfahrung nicht zu empfehlen und auch alle anderen sollten diese Platte nicht laut hören. Joseph Stannard, der Rezensent des Wire-Magazins, vermutet, John Wiese sei weniger daran interessiert, Horror auszulösen, als daran, die Vorstellung des Hörers davon, was schön sei, zu verändern. Um einen Ghost Rider geht's in dem nächsten Song. Schauplatz ist der New Yorker Club Max's Kansas City. Es ist der 18. Januar 1980. Goes right on your side, yeah, bro. Baby, baby, baby, baby, he's a scream of the truth. Look, look, look, it's good, it's you. Look, look, look, it's good, it's you. Baby, baby, baby, baby, he's amazing and weird. We'll be right back. Martin Rev alias Suicide anno 1980, live in New York. Ghost Rider heißt der Song. Fast 50 Jahre älter ist die nächste Nummer. Aufgenommen wurde sie in London am 23. Oktober 1931. Zu hören sind das Mayfair Dance Orchestra unter Leitung von Ray Noble und das Vokaltrio The Three Jinx, was so viel heißt wie die drei Unglücksraben. In The Haunted House geht es natürlich um ein Spukhaus. Der Dialog zu Beginn ist der Wortwechsel zwischen Gastgeber und Gast. Es ist Schlafenszeit. Der Gast wird informiert, dass das Bett in seinem Zimmer von Geistern heimgesucht werde, aber man nehme an, das werde ihn nicht stören. Der Gastgeber verabschiedet sich dann mit den Worten: Frühstück um 9, wenn man dir erlaubt zu frühstücken. Gute Nacht. Die Antwort des Gastes ist schieres Entsetzen, denn seine Mutter habe ihm den Kontakt mit Geistern verboten. Und damit beginnen seine Abenteuer. Das Vokaltrio liefert dann noch eine atmosphärisch sehr dichte Beschreibung des Spukhauses. Der einzige gute Geist, der dort ist, wohnt in der Flasche und deren Inhalt wird gefälligst in die Kehle gekippt. Es gibt zwar auch im Deutschen den Ausdruck der hochgeistigen Getränke, aber das Wortspiel mit Spirits in der englischen Sprache klappt viel umstandsloser. Viel Spaß mit den Three Jinx und dem Mayfair Dance Orchestra unter der Leitung von Ray Noble. I say, Sebastian, are you in bed? Come out here. I can't. I'm in my nightwear. Oh, well, never mind then. I don't want to tell you that your bedroom's supposed to be haunted. I don't suppose that'll worry you. Breakfast at 9, if you're alive to eat any. Good night. Oh, I say, look here. I can't stay in here. I mean, my mother told me to keep away from the spirits. I say, hello, my good fellow. Hello. Creak and the ceilings leak cause the roof's antique. If you hear a shriek and your legs feel weak, it's a haunted house. There's a dismal moan like a weird trombone, and the old ham bone is suddenly thrown. You are all alone with a great unknown in the haunted house. There's only one good spirit, it's the spirit in the bottle. With shaking hands you pull the cork and pour some down your throttle. There's a clank of chains and a smell of drains and a gory stain where the duke was slain. If you've got your blains and varicose veins in the haunted house. From the old oak beam hangs a corpse, you seem to feel a wet stream with a sinister gleam, and you wake with a scream from a horrible dream of a haunted house. When a cavalier with a dreadful leer tries to disappear through the chiffonier, and you cling with fear to the chandelier, it's the haunted house. The air is full of clammy claws that clutch you by the collar, so gargle night and morning just in case you have to holler. There are lights and sprites and awful frights in flesh pink tights, but at dead of night comes a woman in white, so you're quite all right in the haunted house. When the old church clock strikes 12, there's a knock with a sudden shock. You remember the lock on the door, and there's a crock, oh, why do you mock at the haunted house? black as pitch and your eyeballs twitch in the dark as snitch. It's a dirty witch and the lighting switch is out of reach in the haunted house. When the slavey spills the gravy, why is she so pallid? Something posed her in the pantry when she fetched the salad. I'm filled with dread, yes, I'm nearly dead. I saw a head underneath my bed. Come out if you can, I can do with a man. In the haunted house. Um alle Arten von übernatürlichen Phänomenen geht es in der heutigen Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine Aufnahme aus dem Jahr 1931, The Haunted House, interpretiert von den Three Jinks und dem Mayfair Dance Orchestra unter Leitung von Ray Noble. Zu finden sind die wunderbare Nummer und 19 weitere Spuk- und Voodoo-Titel aus den 20er bis 40er Jahren auf einer CD des Labels Nimbus. The Haunted House heißt auch die CD-Kompilation, sie erschien im Jahr 2000. Glücksbringer gibt es in den unterschiedlichsten Formen und Kulturen. In der afroamerikanischen Tradition zum Beispiel etwas, das Mojo oder Mojo Hand genannt wird. In dem nächsten Song scheint das neue Mojo allerdings zu versagen. Die erhoffte positive Beeinflussung des Schicksals erfolgt nicht. Der Song endet mit der Ankündigung des Helden, sich in den kalten Fluss vor Ort zu stürzen. Barbecue Bob am 5. Dezember 1930 in Atlanta, Georgia. New Mojo Blues. Mojo, mojo, blues always on my mind. Mojo, mojo, blues always on my mind. You run my grandmama crazy. You run my grandpa blind. Got me a brand new mojo, the best one in this town. I've got a brand new mojo, the best one in this town. But my mojo refused me, my browner turned me down. I begged and I pleaded all the long, long day. I begged and I pleaded all the long, long day. She said, take that old mojo and be on your way. I was born in Georgia, raised up in Tennessee. I was born in Georgia, raised in Tennessee. I don't let no woman make no fat mouth out of me. Hot love, hot love. All the livelong day. Hot love, hot love. All the livelong day. I'm gonna get me a new mojo and drive hot luck away. Why am I treated so? I can't get no action out of this old mojo. I'm going down to the river and jump overboard. I'm going down to the river and jump overboard. I don't mind it drowning, honey, but the water's so cold. voodoo woman's got me in a spell. She makes up her brew with a perfume smell. She puts her arms around me and throws me in a trance. And then she tops it all off with a rock and roll dance. Oh yes, that voodoo woman's making me go nuts. Well, she's the talk of the high school with her witching ways. She's got all the boys walking around in a daze. She walks down the hall like a spirit from above. She really knows about that voodoo love, because that voodoo woman's making me go nuts. She's got a leopard skin wallet where she carries her charms, a rock and roll bracelet that hangs from her arm. Her lipstick's the color of a ruby red. Mm-mm-mm, go out of my head, because that voodoo woman's making me go nuts. Maybe someday I will learn how to hex, and I can play my voodoo on the opposite sex. All I have to do to be a medicine man is learn how to sing in the rock and roll band. And then the voodoo woman, she'll be going native. And then the voodoo woman, she'll be going native. Etwas Rockabilly zum Thema Zauberhafte Frau. Smiley Smith war das Ende der 50er Jahre mit Voodoo Woman. Mit Hexerei, diversen Voodoo-Utensilien und rubinfarbenem Lippenstift bringt das weibliche Gegenüber hier den Helden um den Verstand. Am Ende des Songs berichtet der aber auch noch von seinem Plan, wie er selber Zauberkräfte über sie gewinnen wird. Zum Medizinmann gehen wird er und dann wird er lernen, in einer Rock'n'Roll-Band zu singen. Das müsste ihr auch reichen, damit sie weiche Knie kriegt, so wie er von ihr. Dieses schöne Artefakt von Smiley Smith findet sich auf einer Sammel-CD des Hamburger Labels DJ. Horror Hop heißt die Sammlung, sie erschien 1994. Der New Mojo Blues von Smiley Smith wurde von Barbecue, vor Smiley Smith, wurde von Barbecue Bob gesungen, 1930. Zu finden ist der Song auf einer CD-Sammlung des französischen Labels Saga. Sie trägt den Titel Voodoo Blues, Hoodoo and Magic Practices. Aus der Kultur Westafrikas kommt der Juju-Zauber. Juju ist ursprünglich ein Wort aus der Hausa-Sprache und bezeichnet einen bösen Geist oder einen Zauberfetisch. Und genau wie es Mojo Hand gibt, gibt es auch Juju Hand. Sugar mama, hoop her back with Juju Hand. Yeah, got it all. I gotta know, I can't grow as a movie star. You better do what you do your most. I got a clamp in your hand and the move on down. And if you break my heart, you'd better say goodbye. I got a sugar mata over back with ginger hand. A sugar mata over back with sure as pain. Makes an eye love it and don't come in. Strongest meth that you ever see. Ginger hand is the beaver's throne. And gave me a shame when you did me wrong. As time went by, you just got so fit. But a joke of my tahuba backward is so straight. I got a joke of my tahuba backward, judge your head. A joke of my tahuba backward, sure as pain. Makes an eye bed and don't come me. But a joke of my tahuba backwards make you see. Gave me a shame when you did me wrong. Just time went by, you just got so bent. But a joke of my tahuba backward is so strange. I got a joke of my tahuba backward, judge your hand. Your sugar mother who won't break the surest faith makes an aisle of bed and don't come me. Strongest meth that you ever see. Sugar Mata Huba Beko Jojo He. The Rainbows aus Deutschland, ca. 1965, mit der B-Seite ihrer Hitsingle Bala Bala. Juju Hand heißt der Song, und weil der Sänger so unnachahmlich undeutlich singt, weiß ich über den Songinhalt nur zu sagen, dass sich der Held da wohl unter dem Einfluss eines Zauberfetisches seiner Freundin wähnt, eben jenem Juju Hand. Im nächsten Song dieser übernatürlichen Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk geht es um einen mysteriösen Mann im Trenchcoat. Und weil die Musik so aufregend ist, dass man vielleicht vom Text nicht mehr so viel mitkriegt, hier kurz die wesentlichen Verse als Einstimmung. Ein Mann im Trenchcoat gab mir einen Zettel. Da stand drauf: Komm bitte bei mir vorbei. Er war groß und klein, hatte Augen, die einen erwärmen konnten und frösteln ließen. Er sah fast tot aus. Ich hatte Angst. Er schien mir verrückt zu sein oder von sonst woher, aber er sah mich ganz cool an und hielt mich wirklich zum Narren und verschwand dann spurlos. Ich wägte die Lage ab, ließ meine Zweifel fahren und klopfte leise an seiner Tür. Aber als ich sie weit öffnete, traute ich meinen Augen nicht. Er war ein kleiner Fleck auf dem Boden. Es war dunkel, dann sah ich dieses Licht, das mich bei der Hand nahm und weiterführte. Dann sagte irgendetwas neben mir: Ich bin da, um dich in ein anderes Land zu bringen. So, und wie die Geschichte zu Ende geht, wird erstmal nicht verraten. Thank you. Patti LaBelle, Sarah Dash und Nona Hendrix alias LaBelle anno 1976 mit A Man in a Trenchcoat, Voodoo, von ihrem letzten gemeinsamen Album Chameleon. Die Geschichte von dem Mann mit dem Trenchcoat, der der Heldin des Songs einen Zettel zusteckt mit der Bitte, ihn in seinem Haus zu besuchen, geht folgendermaßen zu Ende. Nach Betreten des Hauses fühlt die Heldin etwas, das neben ihr ist und sagt, ich bring dich in ein anderes Land. Die Zeit stand still, meine Augen quollen hervor und ich schnappte nach Luft. Ich sah alles ganz klar, ich ging auf Regentropfen, lachte und weinte gleichzeitig, wegen der Rauchschwaden in der Luft. Wach wurde ich wieder von dem Wasser, das man über mich kippte. Jemand sagte, es würde ein Leben lang dauern, mich von meiner Geistesstörung zu heilen. Aber das war egal, ich kannte das schon. Es war Tabu, Voodoo, das etwas mit meinem Geist anstellte. Ich lachte und weinte gleichzeitig die ganze Zeit. Tabu, es wirkt. Mit diesen Zeilen endet der Song Man in a Trenchcoat von LaBelle. Komponiert und getextet wurde er von Nona Hendrix. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr ist noch um 2 Uhr ist noch Zeit für ein Zauberlied, letztlich eine Ode an eine geliebte Frau. Jim Lauderdale mit She's Got Some Magic Going On. She's got some magic going on. She keeps it right where it belongs. Just take one look at her, she'd make a lion purr. She's got some magic going on. She's got some sparkles in her eyes. She keeps my world all mystified. With one wave of her hand, turned me into her man. She's got some magic going on. A potion in her pocket. She makes me fly just like a rocket. She took a wounded dove and healed it with her love. She's got some magic going on. She's got some magic going on. She keeps it right where it belongs. Just take one look at her, she'd make a lion purr. She's got some magic going. She's got some magic going. She's got some magic going on. When I was born, the midwife screamed and shouted, I have fire and brimstone coming out of my mouth. I'm a storm, I'm the earth, oh, na na na na na na. Was my name when I lived in the stars? Exuma was a planet, that once was Mars. I got the voices of many in my throat, the teeth of a frog and the tail of a goat. I'm Exuma, I'm the I got mine. can erase the day. Oh yeah. And when I've got, oh yeah, my stick in my hand, oh yeah, you know that I, oh yeah, I'm the opium. Oh yeah. If you got a woman, oh yeah, and she ain't happy, oh yeah, come see me, oh yeah, or come out of me, oh yeah, take that come out of me, oh yeah, and you make it come see, oh yeah, and she will love you, oh yeah, all the time, oh yeah, and when she got to running, oh yeah, like a train on a track, oh yeah, you make some flour, oh yeah, and you make some pot, oh yeah, that's gonna give you, oh yeah, a sweat in your back, oh yeah, I'm a woman. With Hoover Mana, Hector Hippolyte. Oh, beer, oh, beer, oh, beer. Oh, beer's in me. I drank the water from the fiery sea. I'm in Doma. McFarlane, Anthony McKay, wurde auf Cat's Island, Bahamas, geboren, wuchs in Nassau auf und ging dann nach New York, um dort Architektur zu studieren. Anfang der 60er Jahre war das. Da die Ersparnisse irgendwann aufgebraucht waren, fing er an, Musik zu machen. Auftritte in Greenwich Village brachten ihn auch in Kontakt mit Bob Dylan, Ritchie Havens oder Peter, Paul and Mary. Seine erste Platte erschien allerdings erst 1970. Exuma nannte sich McKay inzwischen. Und das war gerade das Begrüßungsstück dieser ersten LP, Exuma, The Obia Man. Obia ist laut Lexikon eine Form von Hexerei oder Magie, die in Teilen Afrikas, aber auch im Süden der USA und in der Karibik praktiziert wird. Exuma hat noch 7 weitere LPs gemacht, die letzte meines Wissens Mitte der 80er Jahre. Er starb am 25. Januar 1997 in Nassau, Bahamas. Um Übernatürliches in verschiedenen Varianten geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Gerade wurde ein Klassiker der experimentellen elektronischen Popmusik zum zweiten Mal auf CD wiederveröffentlicht. The White Noise nennt sich das Projekt oder nannte sich das Projekt, und dahinter steckte zunächst einmal der Amerikaner David Vorhaus. Der war vor der Wehrpflicht und einem Einsatz in Vietnam nach London geflüchtet. Er tat sich mit 2 Elektronik-Spezialisten zusammen, die im Dienst der BBC schon einiges an toller Musik für die TV-Serie Doctor Who hergestellt hatten, Celia Derbyshire und Brian Hodgson. 1968 begannen die zeitaufwendigen Arbeiten an der ersten White Noise LP. Nach mehr als einem Jahr war dann das Album fertig. Bekanntlich arbeitete man damals mit einzelnen Klanggeneratoren. Ein Moog-Synthesizer war für das Projekt meines Wissens nicht verfügbar. Die Klangverarbeitung erfolgte mittels Tonbandmanipulation, und die waren eine kleine Wissenschaft für sich. Das Band wurde auf der Suche nach neuen Klängen zerschnippelt, wieder neu zusammengesetzt, richtungsverkehrt abgespielt, verlangsamt, beschleunigt. Verschiedene fertige Bausteine wurden dann zusammengemischt und gern mit Echo-Effekten weiterverarbeitet, und zu all dem sangen echte Stimmen. 3 Monate lang dauerte allein die Kreation des nächsten Stücks. The Visitation heißt die White Noise Nummer, die gleich zu hören sein wird. Ausgangspunkt der Handlung ist die Motorradfahrt eines jungen Mannes zu seiner Freundin. Die Fahrt endet mit einem tödlichen Unfall, und der Geist des Toten besucht die trauernde Freundin. Allerdings nur für einen kurzen, hoffnungslosen Moment. For such a hopeless moment. Ganz abgesehen davon, dass die elektronischen Klänge bei mir auch in der Klangkulisse der Jetztzeit noch Gänsehaut auslösen können, sei hier gewarnt. Das Stück ist starker Tobak, allein wegen der naturalistischen Darstellung der Trauer der Hinterbliebenen. Hier sind also The White Noise mit The Visitation. Oh, full of phosphorescent mud. It's blue and comes up on the neck in whispers like dry grass. Elektronika zum Thema übernatürliche Phänomene im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das war eine Co-Komposition von David Vorhaus und John Wren MacDonald. The Visitation, ein 11-Minuten-Track von dem ersten White Noise Album aus dem Jahr 1969. Gerade ist dieser Klassiker wieder auf CD aufgelegt worden. Von Klangalchemisten zu einem Klangporträt eines Alchemisten, das fünf Musiker aus Wales anno 1970 zauberten. Thank you. Das war ein Ausschnitt aus dem etwa 20-minütigen Track Alchemist von der Band Man. Erschienen ist die spacige Nummer auf der LP, deren Titel schlicht das Herstellungsjahr benennt, 1970. Weiter geht's mit übernatürlichem und zauberhaften Fat Mattress. Die Band um Noel Redding, seines Zeichens Bassist der Jimi Hendrix Experience, kam 1969 mit ihrer ersten LP immerhin bis auf Platz 17 der englischen Charts. In den USA wurden davon mehr als eine halbe Million Exemplare verkauft. Ein Track von dieser LP ist die Einladung, einen Zauberwald zu besuchen, eine Art Paradies voller Liebe und Freiheit. Fat Mattress, Magic Forest. Take a look around you and you see just where you are. The beauty will astound you that's around you and so far away. The magic forest. If the veil is a darkness in which you choose to hide, come into the light, babe. Forget your foolish pride. There is a forest. Tasting toadstools flying in the air. When you catch the flavor, then you'll know that you are there. Right in the forest where everybody goes. Magic forest that everybody knows. You can laugh, you can sing, you can joke, you can jump on air. Anything you wanna do, you can do when you're there. You can sense, you can feel, you can taste all the beauty there. You can even see rainbows sitting on trees up there. Stop this endless turning in and out of here and there. Think about the future, the past's already there. Get in the forest where everybody goes. Magic forest that everybody knows. You can laugh, you can sing, you can joke, you can jump on. Above get dark. I spot the enchanted forest. And so I pull over the car and park. Well, never in all my days have I been somewhere so grand. Through magical woods we walk together, hand in hand, in hand. through stories that gave you nightmares when they were read to you in your bed, of children lost in the woods, or stuffed in ovens, or locked in a cage by a bad man or a troll. But then we came to some water and were in for quite the shock, for four rowboats were tethered to a slippery and rickety old dock. Safe and well, and we took pictures lest we forget. That tucked away on the side of the highway in the mountains cold and gray is a castle, a pirate ship, a princess, some huts and golden flags that flap and fly when the wind picks up and things blow far and away. And the moon shone all night. Pause, gigantic tale.